Hören Sie jetzt den Flurfunk im Schneckenradio. Bei Bloggern ist es ja in der Anfangszeit so gewesen, dass viel Wertschätzung gelegt worden ist auf Verlinkung. Damals nannte man das irgendwie so Blogroll und irgendwie ist das komplett rausgeflogen. Aus den meisten Blogs, sie verlinken relativ wenig, sie schreiben wenig Posts darüber, dass irgendwelche anderen Blogger schöne Sachen geschrieben haben, um es dann einfach zu verlinken. Und bei Podcastern sieht das, glaube ich, einigermaßen ähnlich aus. Es gibt das geflügelte Wort von Podcastern, dass sie eigentlich gar keine Podcasts hören. Und sie verlinken auch oftmals keine anderen Podcasts, sodass selbst wenn man Podcaster ist, es einem unterlaufen kann, dass man nur wenige Podcasts eigentlich kennt. Dazu darf ich mich gerne bekennen. Das war bislang durchaus der Fall. Ich kannte nur wenige und die hat man im Laufe der Zeit dann auch nicht so durchgehend gehört, weil ich auch kein Podcast-Gerät hatte. Also ich hatte gar kein Smartphone, auf dem das installiert war, automatisch das runterzuhören und so weiter und so fort. Deswegen bin ich da auch immer wieder von abgegangen, irgendwelche Podcasts zu hören. Jetzt gerade frischt sich das wieder auf und es hat sich bei mir die Idee gepflanzt. Man sollte das vielleicht doch mal in einem öffentlichen Reader so zusammenfassen, was es für Podcasts gibt. Es gibt zwar schon Podcast-Verzeichnisse wie podcast.de und so weiter und so fort, aber da hat man halt auch viel Werbung dabei und viel, also es ist ein bisschen unübersichtlich und man kommt gar nicht dazu, irgendwelche Sachen neu auszuprobieren. Jetzt habe ich also einen Reader öffentlich gestellt unter sender.schneckenradio.de, wo auch jeder, wenn er möchte, seinen Podcast vorschlagen kann, dass er dort mit aufgenommen wird. Wenn ich eben davon geredet habe, dass es unübersichtlich ist bei podcaster.de, oder podcast.de oder wie immer sie alle heißen. Die Seite sender.schneckenradio.de ist jetzt auch nicht ein Vorbild an Übersichtlichkeit, allein weil mittlerweile sehr viele Podcasts, ich habe sie nicht gezählt, dort schon zur Verfügung stehen und eingepflegt worden sind. Aber man kriegt schon mal einen schönen Eindruck, was es gerade gibt. Und eigentlich, was mir eigentlich wichtig ist, hat man auf der Hauptseite, jetzt auf dem rechten Teil der Hauptseite, eine Übersicht, was in letzter Zeit gepodcastet wurde. Und ich hatte anfangs eigentlich die Bedenken, es wird tagtäglich so viel gepodcastet bei einer so einer Liste, dass also alles untergeht. Jetzt sehe ich aber jetzt gerade, wir schreiben den 9. April 2015, dass ich hier noch sehe, auf dem Schirm ist das unterste vom 4. April. Und das finde ich, ja, das sind die letzten paar Tage, das finde ich schon ganz okay. Wenn man das als Übersicht hat, dass es jetzt nicht nur einer hat an einem Tag 20 rausgehauen und man sieht nur noch den, sondern man kriegt eine lustige Übersicht. Was noch dazu gehört, irgendwo ist natürlich eine Qualitätskontrolle. Es ist auch Quatsch, jeden Podcast damit reinzunehmen, wenn er denn zum Beispiel gar nicht gut ist oder wenn man nur ein sehr merkwürdig extremes Thema hat. Ich bin da irgendwie über einen Philly-Pferd-Podcast gestolpert. Ja, da weiß ich nicht, das ist noch irgendwie so Werbung und sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr spezielle Gruppe. Den habe ich nicht mit aufgenommen und so werde ich wahrscheinlich auch rigoros nicht jeden Podcast, der sich mit irgendwelchen aktuellen Filmen auseinandersetzt, mit aufnehmen, denn davon gibt es, wie man sich nach kurzer Zeit wovon man sich überzeugen kann, unheimlich viele. Und das überschneidet sich thematisch so inhaltlich dauernd, dass es, glaube ich, auch nicht wirklich Spaß macht, jeden Podcast, also davon jetzt irgendwie so 20.000 Podcasts dabei zu haben und fünfmal das Gleiche zu hören. Da kommen also wirklich nur wenige rein, was heißt wenige, aber nicht alle rein. Also eine gewisse Qualitäts rauskegeln wird es da schon geben. Ich weiß auch nicht, wie viele Feeds jetzt irgendwie so diese Seite komplett verträgt. Also es ist jetzt schon so, ich habe jetzt eine Seite, die klicke ich an und dann updatet er alle Feeds. Und durch diese Podcast-Sache dauert das jetzt schon wieder doppelt so lange, bis der alles abgerattert hat. Wobei mich wundert, dass das wirklich die Feed-Seite sein soll mit den meisten Feeds, die ich so habe. Aber weiß ja gar nicht, vielleicht sind die auch einfach langsam die Feeds, die dann abgegriffen werden sollen. Aber bislang funktioniert es. Und wenn man da ab und zu reinschaut, ist es, glaube ich, durchaus ganz unterhaltsam. Was ich auch gerade gemerkt habe, ist, dass es offenbar beim Internetarchiv die Möglichkeit gibt, Podcasts als Audiodateien hochzuladen. Und da ich ja schon ein bisschen drauf schiele, wie viel Platz habe ich jetzt eigentlich im Internet für mich selber zur Verfügung, die Angst schwebt da immer ein bisschen mit, dass man zu wenig Platz irgendwie so hat. Ich hatte mal irgendwelche Accounts mit, was war das, 10,5 Gigabyte. Und von denen habe ich zwei abgestoßen, sodass ich jetzt irgendwie so nur noch 3,5 Gigabyte halt für meine Zwecke zur Verfügung habe. Stimmt das überhaupt? Irgendwie brummt mein Handy gerade. Das ist natürlich auch toll, wenn man hier einen Podcast am Handy aufnimmt und es brummt dann zwischendurch. Also was wollte ich sagen? Ich habe jetzt, glaube ich, noch irgendwie so 3,5 oder 4 oder sowas Gigabyte, also schon nicht gerade wenig, aber wenn man halt Podcast 100 Megabyte hat, ist das schon nicht so wenig. Von daher wäre die Möglichkeit, das einfach alles bei archive.org hochzuschubsen, sehr verlockend, weil das ja auch irgendwie eine Seite ist, die, glaube ich, nicht so schnell aus dem Netz geht. Wobei mich auch wundert, wie viel Platz ja dann dort zur Verfügung steht. Ob das alles so auf alle Ewigkeit klappen kann, keine Ahnung. Jetzt bin ich jedenfalls, wenn ich das richtig verstanden habe, bei archive.org unter archive.org/details/too-much-information zur Verfügung. Heute sprechen nicht so mein Fall. Findbar. Und das ist, glaube ich, eine Seite und ich glaube, ich kann unterschiedliche Dateien da hochladen. Ich meine, die Adresse ist jetzt nicht so wichtig, weil die Audiodateien ja in die einzelnen Blogs eingebunden werden. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Archive.org-Community, wo sowas dann auch sich verbreitet. Das teste ich jetzt mal gerade aus. Wenn da noch sich irgendwas Spannendes ergibt, werde ich mich wieder melden. Ansonsten nach diesem eher sachlichen Podcast demnächst wieder hier mit irgendwelchen kuriosen Gerüchten. Tschüss! Sie hörten eine Produktion von schneckenradio.de.